Morning, morning, morning, morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. I'm going to give you a fifth practical step. Ich gebe dir einen fünften praktischen Schritt. How to navigate through difficult moments. Wie wir durch schwierige Momente kommen. Remember stories of his goodness. Erinnere dich an Geschichten seiner Güte. You know, it is so interesting. Es ist so interessant. How in difficult moments our hearts want to remember stories of other difficult moments. Wie in schwierigen Momenten unsere Herzen sich an Geschichten von anderen schwierigen Momenten erinnern. That's what always happens to our hearts if we don't watch them carefully. Das passiert deinem Herzen immer, wenn du es nicht sorgfältig behütest. So what happens? Was passiert? Our heart has a lot of memory. Unser Herz hat viele Erinnerungen. In fact, our entire body has memory. Tatsächlich hat unser ganzer Körper Erinnerungen. But the heart is completely loaded with memories. Aber das Herz ist komplett mit Erinnerungen geladen. So we've all passed through difficult times. Wir haben alle schwierige Zeiten erlebt. And these memories that we have passed through, they want to remain to be stored on our hearts. Und diese Erinnerungen, die wir durchgemacht haben, wollen in unseren Herzen gespeichert bleiben. So you have to change them, and I teach this in my book about the heart. Und du musst diese enden und ich lehre dies in meinem Buch über das Herz. Because if you leave the memories hidden in the subconscious or what I call in the heart, wenn du die Erinnerungen versteckt im Unterbewusstsein oder wie ich es nenne im Herzen behältst, what happens? Was passiert? The moment you're going through difficult times, these memories will now begin to immediately submerge. Wenn du durch schwierige Zeiten gehst, werden diese Erinnerungen sofort wieder auftauchen. Yeah, but Reinhard, it's not my fault that I passed through difficult times and these memories are there. Aber Reinhard, es ist nicht meine Schuld, dass ich schwierige Zeiten erlebte und nun sind diese Erinnerungen dort. My goodness, as long as you believe you're a victim, you'll never get free. Meine Güte, solange du glaubst, ein Opfer zu sein, wirst du nie frei sein. Get a golden key right here. Hole dir gleich hier einen goldenen Schlüssel. It is not your fault that you pass through difficult memories. Es ist nicht dein Fehler, dass du durch schlechte Erinnerungen gehst. It is not your fault that you pass through pain. Es ist nicht dein Fehler, dass du durch Schmerzen gingst. Not your fault that you passed through trauma. Nicht dein Fehler, dass du Traumata erlebt hast. Well, it could be your fault if you did stupid stuff. Es könnte dein Fehler sein, wenn du dumme Sachen getan hast. But many times it's out of your control. Aber oft liegt es außerhalb deiner Kontrolle. So we pass through difficult times and it's not our fault. That's true. Wir gehen durch schwierige Zeiten und es ist nicht unser Fehler. Das ist richtig. It is your fault what you allow these things to do to your heart. Es ist dein Fehler, was du zulässt, dass diese Dinge mit deinem Herzen machen. And it is also your fault if you allow these memories to remain on your heart. Und es ist auch dein Fehler, wenn du diesen Erinnerungen erlaubst, in deinem Herzen zu bleiben. You can rewrite memories on your heart. Yes, you can do that. Du kannst Erinnerungen in deinem Herzen neu schreiben. Ja, das kannst du tun. So what happens if we don't carefully rewrite the traumatic and painful memories of our heart? Was passiert, wenn du nicht vorsichtig die traumatischen und die schmerzvollen Erinnerungen unseres Herzens neu schreibst? Do you know what happens? Weißt du, was passiert? Every time we go through difficult times, jedes Mal, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, we remember the other difficult things. Erinnern wir uns an die anderen schwierigen Dinge. I'm gonna give another golden key about the heart. Ich gebe dir einen weiteren goldenen Schlüssel für das Herz. You can have had 100 amazing experiences with God. Du kannst 100 fantastische Erfahrungen mit Gott gehabt haben. And one bad experience. Und eine schlechte Erfahrung. And that one bad experience can be more powerful than the 100 good experiences. Diese eine Erfahrung kann mächtiger sein als diese 100 schönen Erfahrungen. Why is it like this? Warum ist das so? It has to do with our heart. Es hat mit unserem Herzen zu tun. Think about this. Denk darüber nach. You have a fight with your partner. Du hast einen Streit mit deinem Partner. You know, it happens a lot. Es passiert viel. I mean, not the fight with the partner, but what I'm about to say. Nicht der Streit mit dem Partner, aber das, was ich gerade sagen will. You know, let's say your partner does something that has been not nice. Nehmen wir an, dass dein Partner etwas getan hat, was nicht schön ist. And that happened before. Und das geschah vorher. Even if it happened 5 years ago. Es kann sogar 5 Jahre zurückliegen. Meanwhile, in the same area, you've done 100 nice things for your partner. In der Zwischenzeit, im selben Bereich, hast du 100 schöne Dinge für deinen Partner gemacht. But at that moment, what does your partner say? Aber in diesem Moment, was sagt dein Partner? You always do that. Das machst du immer. And you are shocked. Und du bist geschockt. Say, what do you mean I always do that? I never do that. I do the opposite. Was mache ich? Das mache ich nie. Ich mache das Gegenteil. And the partner will bring up a memory from 5 years ago. Und der Partner bringt eine Erinnerung von 5 Jahren zuvor. vor. You did it that time. Dieses Mal hast du es gemacht. You're shocked. Du bist schockiert. You think but between that time and this time I've done it 100 times right and you remember the one time wrong? Ich habe es damals und dieses Mal und 100 Mal richtig gemacht und du erinnerst dich an das eine Mal, wo ich es falsch gemacht habe? Do you get the golden key? Hast du den goldenen Schlüssel? The memory of your heart does not have anything to do with what happened to you. It has to do with what you did with what happened to you. Die Erinnerung deines Herzens hat nichts damit zu tun, was dir passiert ist, sondern es hat damit zu tun, was du getan hast, als es dir passierte. Because if you would have done the right thing, you would immediately remember the 100 good things. Denn wenn du das eine richtige gemacht hättest, dann hättest du sofort an die 100 guten Dinge gedacht. So what happened? Was passiert? You've got to let go of the traumatic memories. Lass die traumatischen Erinnerungen los. And override them with a good memory. Und überschreibe sie mit guten Erinnerungen. I teach in my book how God himself shows us how to do that. Ich lehre in meinem Buch, wie Gott selber uns lehrt, wie wir dies tun können. But look at this. Schau dies an. When all the soldiers of the army of Israel faced Goliath, they were all dead scared. Die ganze israelitische Armee schaute Goliath an und sie waren alle zu Tode erschreckt. How could the little shepherd boy overcome him? Wie konnte ein kleiner Hirtenjunge ihn überwinden? He brought up a memory from his heart. Er brachte eine Erinnerung aus seinem Herzen hoch. Memory of the goodness of God. Eine Erinnerung über die Güte Gottes. He said, I was out there on the field and the lion came. Er sagte, ich war draußen auf den Feldern und ein Löwe kam. And I killed him. Und ich tötete ihn. I was out there, the bear came. Ich war draußen und ein Bär kam. And I killed him. Und ich tötete ihn. And then he said what? Und dann sagte er was? He said, the God who gave those into my hands is also going to give this child into my hands. Er sagte, dieser Gott, der mir diese in meine Hände gab, wird auch diesen Riesen in meine Hände geben. See, when we pass through difficult times, wenn wir schwierige Zeiten durchlaufen, we are tempted to focus and bring up memories of the heart of confusing times instead of good times. Sind wir versucht, Erinnerungen aus verwirrenden Zeiten anstatt aus guten Zeiten zu fokussieren und hervorzubringen? So what do you do? Was machst du? Stop yourself. Stoppe dich selber. And you go back and remember anything that you've ever experienced a good thing from God. Gehe zurück und erinnere dich an alles Gute von Gott, das du erlebt hast. And you now remember that. Und jetzt erinnerst du dich daran. And you focus on that. Und du fokussierst dich darauf. If you don't have anything in the moment that you can see that God is doing that's good. Wenn du in diesem Moment nichts hast, was du siehst, was Gott Gutes tut. Then don't worry about the moment. Go back into the past. Dann mach dir keine Sorgen über den Moment, sondern gehe in die Vergangenheit. And remember what God did in the past. Und erinnere dich, was Gott in der Vergangenheit getan hat. And every Christian has one good memory. Und jeder Christ hat eine gute Erinnerung. You're saved. You're not going to hell. Du bist gerettet. Du wirst nicht in die Hölle gehen. So if you don't remember what he's doing good at this moment because you can't see it, remember the good that he did in the past. Und wenn du dich nicht erinnerst, was er jetzt gerade Gutes tut, weil du es nicht sehen kannst, dann erinnere dich an das Gute, das er in der Vergangenheit getan hat. Tomorrow I'll give another practical key. Morgen gebe ich dir einen weiteren praktischen Schlüssel.